Schwerer ist der Unerfindbarkeitsbeweis in folgender Variation zu durchschauen. Mögen vielleicht noch so viele konkrete Details des Lebens Jesu nur erfunden sein, so lautet diese neue These, die hohe Gestalt Jesu an sich und der unvergleichliche religiös-sittliche Gehalt seiner Verkündigung sind auf jeden Fall unerfindlich. Hätte nicht die erschütternde Wirklichkeit dieses Leben Jesu auf dem Boden Galiläas breit hingemalt, niemals hätte ein menschliches Gehirn solches Leben ersinnen oder menschliche Kunst es komponieren können. Mit diesem Argument also glauben die Theologen, eine so überzeugende Beweiswaffe in der Hand zu halten, dass kein Leugner der Geschichtlichkeit Jesu ihrer Meinung nach der Schlagkraft dieses Beweises standzuhalten vermöge. Nun ist es gewiss ebenso begreiflich wie selbstverständlich, wenn gläubige Christen, vorzüglich in ihrer Eigenschaft als Apologeten, den angeblichen Stifter ihrer Religion als etwas absolut Unvergleichliches rühmen. Man wird jedoch fragen müssen, ob solcher subjektiven Überzeugung auch eine zureichende objektive, historische Tatsache zugrunde liegt. Ich könnte nun bereits durch einen kleinen Hinweis auf gewisse Ergebnisse der kritischen Theologie den Glauben an die Unerfindbarkeit der Jesusgestalt stark ins Wanken bringen. Wie man weiß, gibt es Theologen genug, welche gerade die besonders ausgezeichneten Wesenszüge im Bilde des biblischen Jesus für Erzeugnisse der späteren Gemeindelegende erklären. Ausgerechnet die göttliche Glorie, ich erwähne die Geburtslegenden und die Sagen bezüglich der Auferstehung, der Erscheinung und der Himmelfahrt, hat nach der Ansicht dieser Forscher die dichtende Gemeindelegende um die Person des historischen Jesus nachträglich gewunden. Zu einem wesentlichen Teil ist daher die im Neuen Testament gemalte Jesusgestalt gemäß dem Urteil vieler Theologen erfunden worden. Ja, noch mehr. Alle Theologen kennen sogar einen hervorragenden Dichter in Bezug auf die angeblich unerfindbaren Jesusworte, nämlich den Evangelisten Johannes. Die unvergleichlichen Reden Jesu im vierten Evangelium sollen dessen Verfasser sich kongenial in die Wesenart Christi versenkend frei konzipiert haben. Und auch ein biblischer Philosoph, also ein religiöser Theoretiker, nämlich Paulus, hat durch seine geniale Spekulation über das christliche Erlösungswerk und die Erlösergestalt bedeutend dazu beigetragen, das in den Evangelien erscheinende Bild des Heilandes in einem göttlichen Glanze erstrahlen zu lassen. Mit einem Wort, die angeblich unerfindbare Jesusgestalt samt ihrer Wortverkündungen ist nach Meinung vieler Theologen wenigstens teilweise doch erfunden, beziehungsweise aus allerlei Ideenmaterial der religiösen Umwelt zusammengetragen worden. Diese Ergebnisse setzen aber immer noch eine historische Person als den Kern voraus, auf den sich der Edelrost der späteren erfundenen Wesenszüge niedergeschlagen habe. Dieser historische Kern der Jesusgestalt soll in den drei ersten, den sogenannten synoptischen Evangelien, noch am unversehrtesten erhalten sein. Meine Untersuchungen beziehen sich nun gerade auf diesen angeblichen historischen Kern. Ist dieser Kern wirklich unerfindbar? Allerdings versichert uns zum Beispiel Alexander Bayer und begnügt sich mit dem Hinweis auf die einfache Tatsache, dass doch hinter den als von Jesus überlieferten Aussprüchen eine geschichtliche Persönlichkeit stehen muss, weil sonst eben jene Aussprüche nicht vorhanden wären. Naiver geht's nimmer. Trotzdem wollen wir diese Einfalt ernst nehmen und bemerken daher, da es nach Ansicht auch aller kritischen Theologen in den synoptischen Evangelien gewisse kernige Aussprüche Jesu gibt, die man nicht auf Rechnung der Gemeindelegende setzen dürfe, so muss eine historische Persönlichkeit eben Jesus von Nazareth existiert haben, die diese Aussprüche getan hat. Woher sollten sonst diese Worte kommen? Die These hört sich recht schön an, macht auch auf unkritische Geister großen Eindruck. Bei näherem Zusehen entpuppt sich das Argument jedoch als ein fundamentaler Irrtum. Die Erfahrung lehrt nämlich vernehmlich genug, dass nicht nur angebliche Äußerungen einer wirklich historischen Person erfunden werden, sondern dass von jedem beschlagenen Dichter mühelos beides, Aussprüche einer Persönlichkeit und diese Persönlichkeit selbst, aus den Fingern gesogen werden können. Jeder Roman liefert hierfür den Beweis. Warum soll es eigentlich völlig unmöglich gewesen sein, die Person des biblischen Jesus und seine Aussprüche auch im Kern zu erfinden? Dass Feld-, Wald- und Wiesendichter und Winkelphilosophen wie von ungefähr irgendwann und irgendwo auf den Gedanken verfallen sein sollten, einen Christusroman oder besser gesagt den uns im Neuen Testament vorliegenden Christusroman zu konzipieren, wird niemand behaupten wollen. Zufallsschöpfung oder ein literarisches Produkt der Müßiggkeit ist die evangelische Geschichte nicht. Sie ist dafür viel zu planmäßig angelegt und ausgeführt. Die Reflexion schärfster kollektiver Verstandesarbeit schwebt als Geist über den Wassern des neutestamentlichen Schrifttums. Ursachen zwingendster Art, die uns aber erst später beschäftigen sollen, sind wirksam gewesen. Am Anfang stand ein Bedürfnis und ein Zwang weckte den Willen zur Aktion, die, wenn sie einen Sinn haben und keine müßige Spielerei vorstellen sollte, zielstrebig systematisch verlaufen musste. Ich frage also, ist es unmöglich, Göttergeschichten zu erfinden? Beispielsweise eine solche, in der erzählt wird, wie ein Gott in Menschengestalt auf Erden wandelte und wirkte? Antwort: Nein, so etwas zu ersinnen und dann auszuführen ist an sich kinderleicht und bekanntlich auch oft geschehen. Ich frage weiter: Ist es unmöglich, auf den Gedanken zu kommen, auch den jüdischen Gott Yahweh in Gestalt eines Menschen auf der Erde wirken zu lassen, indem er zum vermenschlichten Helden eines Romans gemacht wird? Antwort: Nein. Eine solche Variation der beliebten Göttergeschichten mit konkreter Beziehung auf Yahweh zu erdenken ist, zumal wenn ein Bedürfnis in diese Richtung verweist, durchaus nicht schwer.